Hi, ich bin Nicole Lechner und das ist der Digital Life Podcast. Ein monatliches Update für den digitalen Lifestyle. Ich informiere euch über Neuigkeiten und Trends aus der digitalen Welt. Gerade bin ich auf dem Weg zu einem Gespräch mit einem der jüngsten Professoren in der deutschen Unilandschaft, Herrn Christian Mittelmeier. Diesen möchte ich heute speziell zu dem Thema die Macht der Fake News befragen, denn er ist trotz seiner 28 Jahre ein anerkannter Experte auf dem Gebiet der digitalen Medien. Guten Tag, Herr Professor Mittelmeier. Darf ich reinkommen? Hallo, Sie müssen Nicole Lechner sein. Treten Sie ruhig ein. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir uns duzen? Ich kann mich immer noch nicht an die Titeleien gewöhnen. Ich bin Christian. Sehr gerne. Mir geht es ganz ähnlich, wenn ich Frau Lechner höre. Ich heiße Nicole. So, wenn es also für Sie, für dich in Ordnung wäre, dann komme ich gleich zur wichtigsten Frage unseres heutigen Gesprächs. Sind heute nicht alle Nachrichten in gewissem Sinne Fake News? Also, wenn du die Frage so stellst, dann muss ich leider ehrlich sagen, dass wir in den letzten Jahren tatsächlich eine zunehmende Relativierung von Fakten beobachten können. Um nur ein Beispiel zu nennen. Aus Sicht mancher Politiker verbreiten alle Medien, darunter anerkannte Zeitungen und TV- bzw. Rundfunksender, generell nur Fake News, sobald diese schlecht bzw. kritisch über sie berichten. In der Wissenschaft lehnen wir diese Sichtweise jedoch kategorisch ab. Vielmehr gehen wir davon aus, dass Fake News gefälschte oder vorgetäuschte Nachrichten sind, mit denen die klare Absicht verfolgt wird, andere Menschen zu manipulieren oder zu täuschen. Vor diesem Hintergrund sind somit nicht alle Falsch- oder Fehlmeldungen automatisch gleich Fake News. Denn Irren ist menschlich und Fehler können auch sehr erfahrenen Journalisten unterlaufen. Das ist sicherlich richtig und im Grunde ja auch nicht neu. Ich denke da nur an die heute schon altmodische Bezeichnung Zeitungsente. Richtig. Was man aber bei der Zeitungsente nicht kannte, ist das vorsätzliche Handeln, von dem der heutige Diskurs vor allem in den Online-Medien sehr stark beeinflusst wird. Die öffentliche Meinung wird massiv durch sogenannte Bullshitter geprägt, denen die Wahrheit vollkommen gleichgültig ist. Sie wollen einfach mitreden und sich wichtig tun, auch wenn sie sich selbst durchaus darüber im Klaren sind, dass sie keine Ahnung von der Materie haben. Sie wollen einfach im Rampenlicht stehen. Über die Konsequenzen ihrer Fake News, die nicht selten eine richtige Netzhetze auslösen, denken sie nicht nach. Ist es aber nicht auch so, dass die etablierten Medien teilweise die Schuld daran tragen, dass die Fake News so viel Platz in der Öffentlichkeit einnehmen? Schließlich werden die Fake News, auch wenn man sie als Fake News entlarvt, weiter zitiert, diskutiert und neu definiert, bis sie von manchen dann doch letzten Endes als wahr empfunden werden. Das ist tatsächlich ein Widerspruch, denn die Qualitätsmedien haben natürlich ein starkes Interesse daran, dass ihre Berichterstattung auf gut recherchierten Fakten beruht. Viele von ihnen haben in den letzten Jahren sogenannte Faktenchecker bzw. Faktenfinder eingestellt, deren einzige Aufgabe darin besteht, die Glaubwürdigkeit der unzähligen Nachrichten und Informationen zu überprüfen, ehe sie auf dem Redaktionstisch landen. Trotzdem scheint es unmöglich zu sein, die Weiterverbreitung von Fake News einzudämmen. Da spielt es wohl keine Rolle, wie sehr sich die Journalisten darum bemühen, korrekt und wahrheitsgetreu zu berichten. Da ist was dran, denn die andere Seite der Medaille ist das virale Leben der Fake News in den sozialen Medien. Und da herrschen offensichtlich ganz andere Regeln. Abgesehen von den individuellen Internet-Trollen, die eine gewisse persönliche Befriedigung aus emotionalen Provokationen oder sogar Shitstorm-Beiträgen ziehen, verfügen selbst Experten für Online-Marketing heute über diverse Instrumente, die die Manipulation der öffentlichen Meinung sehr einfach machen. Die wohl bekanntesten sind die Social Bots, also programmierte Software-Roboter, die menschliches Handeln in den sozialen Netzwerken simulieren. Die Bots können mittlerweile texten, retweeten, liken, aktiv auf Kommentare reagieren oder sogar chatten. Für den normalen Internetnutzer sind diese automatisierten Beiträge auf den ersten Blick nicht von denen anderer Gesprächspartner zu unterscheiden.